Es ist Lucifer. Lucifer persönlich verdrischt. Kennst du den Typ? Nie was von ihm gehört. Klingt wie ein besoffener Profi aus Schweden. Aha. Naja, gut. Aber wenn dieser Lucifer oder wie diese Pfeife heißt auftaucht, dann sag ihm, er soll sich zur Hölle scheren. Gern. Möge der Herr mit euch sein. Wir wollen keine Begleitung. Wir gehen allein. Oh, Herr im Himmel.